Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 24. Ach, was muss man oft von Bösen Ownern hören oder lesen? Karl Ranseier ist... Ups, falscher Text. Ich fang nochmal an. GC57DD ist archiviert. Berlins Second but First Virtual Cache erlebte die Veröffentlichung seines Listing am 11.05.2002. Viele Sucher kamen und gingen. Glückliche Sucher machten unzählige Fotos und dem einen oder anderen lief vor Ort ein Schauer über den Rücken, ob der Geschichtsträchtigkeit des Ortes. So erhielt GC57DD im Verlaufe seines Daseins und zur Freude seines Owners 26.157 Funde und dazu 2.675 Favoritenpunkte. Aber es gab auch düstere Episoden. Einige unlautere Punktejäger versuchten, sich einen Punkt zu erschleichen, ohne vor Ort gewesen zu sein. Das war der Freude des Owners abträglich. GC57DD ging am 5.06.2020 ins Archiv, weil sich die Sucher nicht an die erforderlichen Logbedingungen hielten. Was bleibt, ist die Erinnerung. Ja, und die Leute, die Unverständnis darüber äußern, dass der Owner den Cache archiviert hat, obwohl die letzten Log-Einträge doch das geforderte Foto beinhalteten. Und? Wenn der Owner keinen Bock mehr hat, Log-Einträge darauf hinzusichten, ob wieder irgendjemand möglicherweise die Log-Bedingungen nicht erfüllt hat oder gar nicht erfüllen wollte, kann er doch seinen Cache archivieren. Selbst wenn er nur morgens aufwacht, darüber sinniert, was er denn mit dem angefangenen Tag anfangen könnte und ihm in den Sinn käme, dass er vielleicht doch einfach mal so einen seiner Caches archivieren könnte, wäre das doch in Ordnung. Nein. Die Berliner haben schließlich einen Anspruch darauf, den zweiten Virtual Caches in ihren Grenzen ihr eigen zu nennen. Und die Sucher, die ihn bislang nicht gefunden haben, haben schließlich ein Recht darauf, ihn irgendwann als Fund in ihrer Statistik verbuchen zu können. Wie kann sich der Owner somit anmaßen, dieses Listing zu archivieren und der Community so unermessliches Leid zuzufügen? Ganz einfach, aus Gründen. Oder weil er es kann. Und er müsste sich nicht einmal dafür rechtfertigen. Wer erinnert sich noch an GC77, First Germany, den ersten Geocache Deutschlands? Gelegt im Jahr 2000, irgendwann adoptiert, und archiviert 2013. Passagen aus den Notes. Erschütternde Nachricht über die Archivierung. Gerade dieser Cache hat in der Szene mittlerweile Kultstatus. Wir bedauern es so sehr, dieses Jahr Pfingsten diesen Cache nicht mehr loggen zu können. Wir werden die Städte besuchen und werden dort einen kleinen Kieselstein mit unserem Namen niederlegen. Schade, gibt es noch eine Möglichkeit, den aus dem Archiv zu holen? Denn erst mit so einer GC-Nummer sollte man doch nicht archivieren. Diesen Cache darf man nicht einfach archivieren. Man sollte eine kleine Gedenkstätte an der Stelle einrichten. Ich mach schon mal mit. Aber es gab auch kritische Stimmen. Ich finde es vielmehr sehr befremdlich, dass hier einfach Dosen von irgendwelchen Leuten ausgelegt werden, ohne das mit dem Owner abzustimmen. Das kann's nicht sein und das wäre für mich schon Grund genug, ein Cache zu archivieren. Und dieser Passage schließe ich mich gern an, auch wenn die vorherrschende Logkultur eine andere ist. insbesondere bei physischen Caches, an denen oft nur um des Punktes willen eher eine eigene Dose hingerotzt oder ein Logbuch getauscht wird, bevor man sich der vermeintlichen Schmach eines DNFs oder Need Maintenance Log hingibt und ein Zacken aus dem Krönchen fällt. Apropos Need Maintenance oder DNF Logs. Hilfreich zum Schreiben solcher Logs wäre eine vernünftige Implementierung in App und Webseite. Ferrari Girl Nummer 1 verbloggte kürzlich auf ihrer Seite diesbezüglich Tipps für Anfänger. Ich zitiere nachfolgenden Auszügen, empfehle daher bei Bedarf den ungekürzten Originalbeitrag inklusive aller Screenshots auf ferrarigirlnummer1.de nachzulesen. Zitat: Was tun, wenn mit einem Cache etwas nicht stimmt? Nun kommen wir aber zum eigentlichen Grund, aus dem ich diesen Blog-Eintrag schreibe. Das Logverhalten ist ein essentieller Bestandteil des Geocachings und hat auch einen gewissen Informationsgehalt, sowohl für zukünftige Sucher als auch für den Owner. Klar, im besten Falle sehen die Fundlogs einfach aus wie oben. Ich als Owner denke mir dann, okay, alles fein und gut. Erstes, eigentlich sehr geringes Problem, ich bin der nächste Finder, stehe am Cache wie der Ochse vom Berg und scrolle durch die letzten Logs. Die sehen alle aus wie in obigem Screenshot. Nun kann es natürlich sein, dass alle anderen den Cache mit dem ersten Griff gefunden haben und ich wirklich blind bin. Aber was, wenn nicht? Daher mein kleiner Ratschlag für diesen Fall, teilt gerne mit, wenn die Suche etwas knifflig war. Das ist keine Schande, ganz im Gegenteil. Der Owner weiß so, dass der Cache wohl nicht ungetarnt in der Gegend rumliegt, sondern immer noch gut versteckt ist und weitere Finder sind nicht gleich deprimiert, wenn sie den Cache nicht auf Anhieb entdecken. Aber dazu komme ich vielleicht nochmal in einem separaten Blog-Eintrag. Die zweite Situation und der Grund für diesen Text ist dagegen das größere Problem. Ich bin der nächste Finder, stehe am Cache und bemerke, dass etwas nicht stimmt. Das ist mir selbst erst vor kurzem passiert. Ich stehe genau auf unter einen Meter an den Koordinaten, mitten auf einer Wiese, aber das Listing beschreibt eine Brücke und der Hinweis beschreibt auch etwas anderes. Nanu? Mit Lesen der letzten Logs, aha, siehe Punkt 1, erfahre ich, dass der Cache über 50 Meter entfernt von den Koordinaten versteckt ist. Wir lernen also, dass informative Logs von Vorteil sind. Aber was noch wichtiger ist, wenn ihr so etwas bemerkt, dann nutzt bitte die entsprechende Funktion Ein Problem melden während des Online-Logs. Hier folgt also die für alle, die noch nicht wissen, wie es geht, die Anleitung für das Melden eines Problems bei einem Geocache via PC-Browser. Wenn ihr am Computer sitzt und im Browser einen neuen Log-Eintrag verfasst, könnt ihr zusätzlich zum Fund DNF-Log unten rechts die Option Ein Problem melden aktivieren. Das sieht dann in etwa so aus. Im obigen Beispielfall der abweichenden Koordinaten trifft keiner der genannten Punkte zu, also ist das Problem ein anderes. Damit wird beim Loggen automatisch ein zweiter Log erstellt, der vom Typ benötigt Wartung, in Klammern Englisch Need Maintenance, ist. So wird der Owner über ein mögliches Problem informiert und der Cache erhält das Attribut benötigt Wartung. Und das war's auch schon, hat doch gar nicht wehgetan, oder? Im Normalfall wird der Owner nun nachschauen und sich um alles kümmern. Und während ich diesen Blog-Eintrag schreibe und gerade die Anleitung für die Geocaching-App zusammensuche, fällt mir auch auf, warum so viele neue Cacher so selten benötigt Wartung loggen. Es ist in der App unglaublich schlecht implementiert. Sorry Groundspeak, aber ich habe schon nicht verstanden, warum ihr obige Prozedur über den Ein-Problem-Melden-Zusatz eingeführt habt. Und jetzt fällt mir auf, dass sich App und Webseite deutlich unterscheiden und keiner der beiden Wege optimal ist. Anleitung für das Melden eines Problems via Geocaching-App. Wie im obigen Screenshot zu sehen, findet ihr die Funktion am Ende eines jeden Listings in der App. Und ich wette, das haben viele neuere Cacher noch nicht gewusst. Wenn ihr also auf Melde ein Problem mit diesem Geocache in der App klickt, wählt ihr im Pop-up Benötigt Wartung und beschreibt in der darauffolgenden Seite Details zum Problem. In der App-Variante wird dann mit Klick auf Abschicken oben rechts in der Ecke ein Benötigt Wartung-Log veröffentlicht, so wie es früher auch über die Webseite die normale Prozedur war und was heute auf der Webseite zusätzlich bzw. automatisiert passiert. Und schwupps, das war's auch in der App-Variante und der Owner kümmert sich nun hoffentlich um den Rest. Solltet ihr den Cache also trotz Problem gefunden haben oder einen DNF-Log schreiben wollen, müsst ihr dies wie gewohnt zusätzlich über den großen grünen Loggen-Button im Listing der Geocaching-App tun. Das Loggen von benötigt Wartung ist wirklich keine Schande, auch wenn es vor allem die App durch die sehr ungünstige Platzierung als Sonderfall deklarieren mag. Wir Owner sind darauf angewiesen, dass Geocacher diesen Logtyp nutzen, um Probleme mitzuteilen. Viele Owner haben diverse Geocaches und haben nicht die Zeit, alle Fundlogs zu lesen. Deshalb ist der separate Logtyp sehr nützlich. Soweit zum Blogbeitrag von Ferrari Girl Nummer 1. Vielen Dank dafür. Die Stimme war selbstverständlich nicht die von Ferrari Girl. Nein, es war meine, transponiert. Das nur am Rande. Aber da hört man dann gleich, wo das Zitat anfängt und auch aufhört. Der ungekürzte Originalbeitrag inklusive aller Screenshots ist auf ferrarigirlnummer1.de nachzulesen. Das schreibt sich in einem Wort ferrarigirlnr1.de, die 1 als Zahl. Ganz dazu passend las ich eben auf Twitcher: Kreative Logbücher ersetzen nicht das Logbuch aus Papier. Es ist auch egal, was ihr schon mal irgendwo in dieser Galaxie oder gar in Gallien gesehen habt. Papier muss sein. Auch so ein Ding. Oder besser, eine dieser urbanen Legenden, die unter dem Thema Owner-Willkür einzureihen ist. Wer kennt sie nicht, die Caches mit Logbedingungen wie Stickstoff, in denen, um zu loggen, man laut Owner seinen Namen sticken muss. Einen Scheiß muss man. Einem solchen Cache hat ein mit normalem Stift beschreibbares Logbuch beizuliegen, das man ganz normal signieren kann. Alternativ oder zusätzlich kann man selbstverständlich auch seinen Namen in den Stoff sticken, muss man aber nicht. Ebenso verhält es sich mit Buchstabenperlen auf Fäden fädeln, Schlagbuchstaben oder Zahlen in Bleche dengeln, seinen Namen in Steine meißeln oder in ein elektronisches Gerät zu tippen, was gegebenenfalls bei Ausfall der Batterie nicht ginge. Selbst das Mitbringen eines besonderen Stifts oder eines signierten Steins kann der Owner nicht verlangen. Die Guideline ist da recht eindeutig. Zitat: Alle physischen Caches müssen ein Logbuch enthalten, in welchem Geocacher ihren Besuch dokumentieren können. Das Logbuch muss physisch, ersetzbar, leicht zu beschreiben, in einem Behälter befindlich. Beispiele: Notizbuch, Papierrolle. Zitat Ende. Liegt ein solches Logbuch nicht im Cache, ist ein Need-Maintenance-Log die richtige Wahl. Ist zu erkennen, dass ein solches Logbuch bislang nicht vorgesehen war, oder besteht der Owner gar auf Erfüllung seiner Logbedingungen, dies möglicherweise unter Androhung der Loglöschung, empfiehlt sich ein freundliches NA-Log. In Bayern ist manches jedoch anders, so auch Geocaching außerhalb der bekannten Plattformen. Auf der Seite tegernseerstimme.de fand ich einen Beitrag, der mit »Bayerisches Geocaching« betitelt war. Es handelt sich um circa zweistündige geführte Touren an zwei Terminen im Juni und Juli am Tegernsee. Die Teilnehmer erhalten zu Beginn eine kurze Einweisung in die Handhabung eines GPS-Geräts. Nach der anschließenden Erklärung zum Ablauf der bayerischen Variante des Geocachens erhält die Gruppe die Koordinaten für den ersten Punkt auf der Tour. Dann geht es los und die Gäste erwartet an jeder Station ein Rätsel oder eine Aufgabe, die es zu lösen gilt, womit man die neuen Koordinaten für den nächsten Cache erhält. Am Ende der Schatzsuche über gut begehbare Wege, die mit geringer Kondition zu bewältigen sein sollen, erhalten alle Teilnehmer einen Schatz. Und wo wir gerade in Bayern sind, wie gcreviewer.de verlauten ließ, verabschiedet sich Mosquito nach 5 Jahren aus dem Bayern-Team in den Reviewer-Ruhestand. Vielen Dank für deinen Dienst, fürs Hobby. In Bergisch Gladbach machte man es sich neulich hingegen direkt ganz einfach. Auf der Seite in-gl.de wurden die schönsten Caches für den Pfingstausflug vorgestellt. Und ganz sommerlochtypisch wird das Hobby durch die Stadt getrieben und auf diverse Listings auf geocaching.com verwiesen, die den unterschiedlichsten Owner gehören. Garniert wurde das Ganze mit einem Kartenausschnitt von geocaching.com, auf dem nicht nur die Caches, sondern auch diverse Fundsmilies zu sehen sind. In diesem Zusammenhang stellte sich gleich auf Twitcher die Frage, ob der Artikel mit den Ownern abgesprochen sei. Da ich einige dieser Caches bereits selbst fand und auch einige Owner persönlich kenne, wäre meine persönliche Einschätzung dazu ein klares Nein. Ein Mitowner eines der betroffenen Caches zwitscherte zumindest bereits, dass keine Absprache stattgefunden habe und der angegebene Autor angeschrieben wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt seitens des Autors jedoch noch keine Antwort vor. Auch stellt sich ferner die Frage, ob der Artikel mit geocaching.com abgesprochen war. Deren Nutzungsbestimmung ist zu entnehmen, Zitat, Lizenz. Groundspeak gewährt Ihnen hiermit eine begrenzte, nicht ausschließliche, nicht übertragbare, vollständig widerrufliche, in Klammern gemäß den nachstehenden Kündigungsbestimmungen, Lizenz zur Ansicht und Nutzung unserer Dienste für Ihre persönlichen, nicht gewerblichen Zwecke in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung. Zitat Ende. Das Sommerloch. In Corona-Zeiten besser denn je mit Geocaching. Unter dem Titel Cache Fiction hat TJ am 16.05.2011 in seinem alten Blog einen Beitrag veröffentlicht. Halloa. Ich cache mir was. Cachen macht so viel Spaß, ich könnte ständig cachen gehen. Cachen ist wunderschön. Ich cache, was ist egal? Ich cache, was ist egal? So hätte es Herr Grönemeyer auch singen können. Er hat sich stattdessen lieber etwas gekauft, zumindest liedtechnisch. Überhaupt war die Dosensuche damals ja auch noch nicht erfunden. So hätte ich es aber unterschrieben, zumindest noch vor 6 Jahren. Anmerkung, 6 Jahren, 2011 war 2005. Doch heute ist es längst nicht mehr egal. Aber das wissen wir ja alle, zumindest fast. Es gab Zeiten, da hätte ich mich über viele Caches geärgert. Feuchte Tüten, Mikros am Freilufturinal, falsch angegebene Behältergrößen, Mehrstationen-Tradis, grenzdebile Hins, die Liste könnte noch seitenlang fortgeführt werden. Heute ärgert mich nur noch die verunstaltete Natur, aber das habe ich ja schon mehrfach angeprangert. Erst kürzlich las ich zum Beispiel in diesem Zusammenhang das Gezwitscher eines Reviewers, der seinem Unmut darüber Luft machte, dass ein Cacheleger Bäume mit Nägeln und Schrauben gespickt hatte. Ich weiß nicht, worum es ging, könnte mir jedoch vorstellen, dass man mittels der Nägel und der Makramee-Technik einen Bettvorleger hätte knüpfen sollen, der die Koordinaten der nächsten Station beinhaltet. Das benötigte Hanfgarn gehört dabei zur erweiterten Cache-Ausrüstung. Der Suchende kann sich den Farbton passend zur Schlafzimmertapete im Vorfeld selbst aussuchen und wenn es nicht klappt mit dem Knüpfen, kann man das Garn zumindest aus Frust rauchen. Mangelnde Aufklärung wird ausgeschlossen, da das Thema in Büchern, Foren und Blogs ausreichend erörtert wurde. Selbst für die des Lesens nicht mächtigen oder wollenden wurde in Ton und Bild ausreichend auf die Thematik eingegangen. Wer damit noch nicht erreicht wurde, bekam das nötige Wissen dann spätestens auf dem nächsten GC-Stammtisch serviert. Oder sollte es wirklich Dosenleger geben, die weder lesen, noch hören, noch gucken, noch auf Veranstaltungen gehen? Nein. Es kann also nur Ignoranz sein oder unendliche Dummheit, wie es Herr Einstein vermutlich ausgedrückt haben würde, und weder gegen das eine noch gegen das andere helfen sprichwörtlich irgendwelche Pillen. Aber gegen Resignation. Vielleicht sollte ich einfach einmal mit meinem Doc darüber reden oder das Makramee-Netz suchen, das ich als Kind in der Schule knüpfen musste. Vielleicht finde ich dabei auch meine Pfeife wieder, die aus diesem speziellen Holz. Das war, wie hieß es noch gleich? Egal, mache ich halt ein Mystery draus. Wo keine Pillen helfen, hilft in der Regel Regulierung. Und unsere Freizeitbeschäftigung ist für ein regulierfreudiges Land wie Deutschland in einem regulierfreudigen Europa definitiv unterreguliert. Wenn der geneigte Leser sich im Wald eine Wildsau schießen möchte, wird ihm dies unter Umständen gestattet, sofern er im Besitz eines gültigen Jagdscheins ist. Wenn der geneigte Leser sich im Wald Brennholz schneiden möchte, wird ihm der Eigentümer dies gegebenenfalls gestatten, sofern er im Besitz eines landläufig bezeichneten Kettensägenführerscheins ist. Dabei ist allerdings zu beachten, ob er im Besitz des kleinen oder des großen Scheins ist, denn mit dem einen darf er nur liegendes Holz bearbeiten, mit dem anderen auch Bäume fällen. Und wenn der geneigte Leser im Wald eine Dose verstecken möchte, tut er es einfach. Die Frage ist, wie lange noch? Beispiel. A legt via geocaching.com einen Multi in den Wald. B legt via opencaching.de einen anderen Multi in den gleichen Wald. Zwei Stationen liegen unter 15 Meter Abstand zueinander. Dem Ganzen setzt der örtliche Touristikverein noch einen drauf und legt prompt ohne Plattform noch eine Runde drüber. So jedenfalls sieht es hier in einem benachbarten Wald aus und dementsprechend auch der Wald. Es herrscht Chaos pur aufgrund mangelnder Regulierung. Rein fiktiv und typisch deutsch könnte es ja sein, dass vielleicht schon in irgendwelchen Hinterzimmern über eine Geocache-Verordnung GCV und den Geocache-Legeschein GCLS gebrütet wird. GCLS 1, der kleine ohne Prüfung, berechtigt den Inhaber zum Legen von Earth-Caches sowie Nanos und Mikros im urbanen Umfeld. GCLS 2, der große, mit theoretischer und praktischer Prüfung zum Nachweis von Grundkenntnissen in Jagd, Forstrecht, Pflanzen- und Tierkunde sowie naturschonender legetechnischer Grundfertigkeiten, schließt GCLS 1 ein und berechtigt den Inhaber zudem zum Legen von allen anderen Cache-Arten, unter anderem auch in freier Natur. Möglicherweise sind dann zukünftig alle Geocaches, die über GCLS 1 hinausgehen, verordnungsgemäß bei der unteren Landschaftsbehörde unter Angabe aller Wegpunkte und einer ausführlichen Prognose über die Auswirkungen der Cache-Suche in diesem Gebiet Anzeige, weil genehmigungs- und gebührenpflichtig. Die Behörde kann in ihrem Bescheid bestimmte Suchzeitbeschränkungen erklären. Diese sind in der Cache-Beschreibung anzugeben und von Suchenden zwingend einzuhalten. Ein Verstoß wird mit Ordnungsgeld belegt. Der Genehmigungsbescheid ist bei Anlage der Cache-Beschreibung als Reviewer-Note elektronisch zu übermitteln. Das heißt, Plattformen ohne Reviewer wird es genauso wenig geben wie Geocaches ohne Plattform. Ebenso wenig wie die Übercachung bestimmter Gebiete durch die ungeregelte Mehrfachbelegung eines Areals durch unterschiedliche Caches mehrerer Plattformen. Es bleibt hoffentlich eine Fiktion oder ist nur noch eine Frage der Zeit. Wie auch immer, nutzt sie sinnvoll. TJ. Hören werden wir uns hoffentlich früher, wenngleich derzeit nicht wirklich viel passiert. Es gibt allerdings viele Neulinge und die interessiert möglicherweise auch das, was vor Urzeiten schon gesagt und geschrieben wurde und für die alten Hasen mittlerweile selbstverständlich ist. Kritik ob positiv oder negativ nehme ich gern via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Ach, und fast vergessen. Wer hat das Wanderwaffeleisen gewonnen? Genau, nicht der TJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen